2. Hallo Verena, hier ist Maja. Ich habe ein Problem. Mein Handy hat einen Fehler, es geht nicht mehr. Ich kann keine SMS mehr bekommen. Du kannst mir bestimmt helfen. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Bitte, bis bald. Hallo Verena, hier ist Maja. Ich habe ein Problem. Mein Handy hat einen Fehler, es geht nicht mehr. Ich kann keine SMS mehr bekommen. Du kannst mir bestimmt helfen. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Bitte, bis bald.